So ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt sündige Biester. Und mit eben solchen möchte ich heute Nacht hier in der Sendung gerne reden. Ich möchte mit Schlampen reden, ich möchte mit Ludern reden, ich möchte mit frivolen Weibern reden. Und ich möchte mit Männern reden, die auf solche Frauen stehen oder die eben überhaupt nicht auf solche Frauen stehen. Oder vielleicht auch mit Frauen, die in ihrem Bekanntenkreis ein sündiges Biest haben und denen dieses sündige Biest sehr auf die Nerven geht. Meine Telefonnummer, unter der ihr mich gebührenfrei erreicht, 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Ich bin gespannt auf die sündigen Biester dieser Nacht und wir fangen an mit Nicole. Und Nicole ist 20 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Domian. Ja, jetzt bin ich aber gespannt. Du bist eins, ja, ein sündiges Biest. Genau. Warum? Warum? Ja, ich weiß nicht. Also ich spiele unwahrscheinlich gerne mit den Männern. Du spielst gerne mit den Männern? Inwiefern? Inwiefern? Ja, also das kommt drauf an, so wenn ich weggehe oder so. Es gab mal eben halt vor einer Zeit, so letztes Jahr war das. Dann habe ich immer so Leute kennengelernt. So, ich meine, ich bin mir halt ziemlich kontaktfreudig so. Mhm. Und ich mache das unwahrscheinlich gerne. Ich Männerwelt einfach so die Palme raufzujagen und dann so halbwegs wieder fallen zu lassen und dann mal wieder raufzujagen. Wie machst du das? Ja, wie mache ich das? Ja. Ja, ganz einfach so, was weiß ich. Ich tanze mit denen, flirte ein bisschen und dann machst du ihm halt ein bisschen heiß und dann, dann kommt dann so eine Freundin vorbei oder so. Wie und machst du die Männer denn heiß in der Disco? Ja, das heißt, wie mache ich die Männer das so heiß? Ja, ich tanze so eben halt so vor denen, beziehungsweise hätte so was weiß ich, so ganz kurz, immer nur so ein Stückchen. Wo endet der ganze Spaß denn? Der ganze Spaß ist fast eskaliert. So. Ja, der ganze Spaß ist dann eben halt so, dann war das eben halt so bei meinem Freund, so in der, also bei meinem Ex-Freund, der jetzt eben halt wieder mein Freund ist, Gott sei Dank. Eben halt so in der Wohnung passiert und dann eben halt so ein guter Bekannter von mir, der war eben halt, weiß ich eben halt so, dass er eben halt schon ziemlich lange so heiß auf mich war. Mhm. Und dann habe ich den eben halt so ein bisschen heiß gemacht, so ein bisschen angemacht. Den Bekannten von deinem Ex-Freund? Mhm. Und hab den ganz einfach so, es war eben halt ziemlich warm auch in der Wohnung, und gesagt, ja komm, zieh einfach mal deine Jacke aus und mach mal so. Das war in deiner Wohnung oder in der Wohnung von... In der Wohnung von ihm. Von dem Ex-Freund? Von meinem Ex-Freund. Ja. So, wieder mein Freund so. Ja. Und hab dann gesagt so, dann hat er eben halt ein Hemd angehabt, dann habe ich ihm halt so ein bisschen, bis ungefähr zur Brust, habe ich ihm das Hemd dann eben halt aufgeknöpft, aber gleichzeitig dann eben halt so ein bisschen im Ohrläppchen geknabbert. Naja, das ist ja noch nett. Das ist ja noch nicht, ich dachte, wer weiß, was sie jetzt gemacht hat. Nein. Und weiter ist nichts passiert? Gar nichts. Und dann bin ich erstmal aufgestanden und hab dann erstmal Musik angemacht. Dann habe ich erst ein bisschen mit ihm getanzt. Und wollte mir ein bisschen zudrehen. Ich habe dann ihm halt so die Hände weggeschlagen und habe den gegen die Wand geschmissen. Ja. Aber genau das hat ihn angemacht. Gab es denn da noch seid ihr in der Kiste gelandet? Nein. Also wenn du so die Männer mit den Männern spielst in der Diskothek, machst du das auch, wenn du in einer festen Beziehung bist oder nur wenn du alleine bist? Nee, das gab dann eben halt immer diese Zeit im Poche so. Das war dann eben halt mal ganz kurz, so 3-4 Monate lang. Mhm. Und eigentlich bin ich genauso ein Freund der Treue wie du. Ja. Ich glaube, du bist noch die harmlose Variante. Ich bin sicher, dass wir gleich noch krassere Dinge zu hören kriegen. Mit Sicherheit. Du spielst ein wenig mit den Männern, ein sündiges Biest bist du noch nicht. Du bist auch noch keine Schlampe. Ich meine, sagen wir mal so, das ist eben halt nur so die harmlose Variante. Mhm. So. Also, wir haben mit der harmlosen Variante der sündigen Biester angefangen und ich bin jetzt gespannt, was gleich kommt. Ich danke für deinen Anruf, Nicole. Ja, ich wollte eben halt mal ganz kurz zum Kai sagen von Freitag. Ja, bitte. Er sollte es doch bitte mit seiner Freundin absprechen und dann auf jeden Fall so Augen zu und durch. Und durch. Und Holz machen. Und halbe machen mit der Freundin. Ja, genau. Ja, das wäre die ganz faire Variante. Ja. Danke für deinen Anruf. Okay. Nicole, bye-bye. Bye-bye, ich wünsche dir was, Domian. Danke, tschüss. Kerstin, 32 Jahre alt. Sündige Biester. Unser Thema heute Nacht. Bist du eins? Hallo? Ja, hallo? Ja, Kerstin. Also, ich möchte zum Kai sagen, er soll es nicht machen. Ja. Nein? Nein. Nein? Warum nicht? Nein. ich habe damit schlechte Erfahrungen gemacht. Ja. Also zu meinem Thema. Ja, also das war nur noch dein Tipp zum Thema Kai. Nein, er soll es nicht mehr. Er soll es nicht mehr, okay. Aber jetzt zu unserem heutigen auch Thema. Auch nicht Augen zu und durch, nein, niemals. Gut. Ja, ich bin verheiratet seit 11 Jahren, mit dem Mann seit 13 Jahren zusammen. Mhm. Und er war immer ein guter Ehemann, also das, da gibt es keine Frage, aber er hatte eben nie Zeit, war nie zu Hause oder selten zu Hause. Was macht er denn vom Beruf? Ist Kraftfahrer. Liegt es daran? An dem Beruf? Ja. Mhm. Er ist nie zu Hause, also er hat ganz wenig Freizeit. Selten, ganz selten. Wie viele Stunden am Tag arbeitet er denn? Er arbeitet am Tag so 14, 15 Stunden. Ui. Das heißt, er hat seine Frau leider vernachlässigen müssen. Ja, und das schon seit 10, 11 Jahren. Und das hatte Folgen? Das hatte Folgen, ja. Erzähl uns von den Folgen. Ich bin dann fremdgegangen. Du bist dann fremdgegangen und gehst seitdem sehr viel fremd? Nein. Ich bin, also es ist jetzt, das war 95, bin ich fremdgegangen. Einmal? Ja, einmal. Ja. Und er hat es mitbekommen. Mhm. Mit wem bist du denn fremdgegangen? Das war eine Zufallsbekanntschaft. Mhm. Also, ich habe ihn kennengelernt durch eine Nachbarin, das war Zufall. Achso, und wie hat dein Mann das rausgekriegt? Ja, wir haben dummerweise vor der Tür gestanden. Wie? Wir haben da geknutscht. Wie? Vor eurer Tür? Ja. Und dann kam der Mann zufällig dann gerade da vorbei? Er hat im Bett gelegen, hat geschlafen, weil er sonst immer schläft, ne? Achso. Ja, und immer müde ist und so. Ich dachte, das passiert nichts. Mhm. Er schläft sowieso, war aber nicht so. Stand unten, naja gut. Jedenfalls, ich war dann von diesem einen Mal bin ich wirklich schwanger geworden. Wie von dem Knutschen? Nein. Ja, du hast ich habe mit ihm geschlafen. Dann. Wo hast du denn mit ihm geschlafen? Bei ihm. Verstehe ich das alles nicht. Du hast vor der Tür mit ihm geknutscht, das hat dein Mann gesehen. Und dann, ja, da hat er ihm eine geballert und dann habe ich aber trotzdem dann. Ja, wie gesagt, er ist ja nie da. Am nächsten Tag bin ich dann doch zu ihm gekommen, mal vorbei. Ich rekonstruiere. Du hast mit dem fremden Mann vor eurer Haustür geknutscht. Dein Mann hat das mitgekriegt, hat dem Nebenbuhler eine geballert. Ja. Aber das hat dich nicht großartig beeindruckt. Du bist am nächsten Tag zu diesem Mann gefahren und hast mit dem geschlafen. Mhm. Ja, das ist schon eine harte Nummer. Stimmt. Ja, stimmt, allerdings. Ja, hast du recht. So, und dann bist du von dem einmal schwanger geworden. Wir haben ja noch nie das Wort Kondome gehört, ne? Ich füge es mal wieder ein. Doch, nein, ich hab ja auch die Pille genommen, aber... Ja, ist okay. Egal, jetzt jedenfalls ist es passiert. Ja. Aber es geht jetzt darum, mein Mann hat das dann gewusst, dass ich von dem anderen Mann schwanger war. Mhm. Hat mich dann noch zu meiner Frauenärztin begleitet. Mhm. Und, na gut... Ich habe mir das Kind dann, also ich habe es abgetrieben. Mhm. Auf Druck deines Mannes hin? Nein. Wolltest weil du? Ich das nicht wollte. Du wolltest das auch nicht? Mhm. Nein. Ja. Weil ich meine, ich liebe meinen Mann eigentlich, aber er hat nie Zeit. Mhm. So, das war 1995. Ja. Diese ganze Geschichte. Du sind vier Jahre ins Land gezogen. Bist du ihm denn seitdem treu oder ist da schon wieder irgendwas gelaufen? Ich habe mit dem Mann dann noch etwas weitergemacht. Doch, mit demselben Mann nochmal? Mhm. Ja, und dann? Ich weiß... Du wirst jetzt sagen, es ist beschissen. Da hast du vollkommen recht. Na, greif mir mal nicht vorweg. Erzähl erst mal. Ja, und ich habe dann, wie gesagt, weitergemacht. Und jetzt, also seit letztem Jahr habe ich, ich hatte immer ein schlechtes Gewissen, davon abgesehen. Mhm. Aber, ja? Wenn ich mit meinem Mann schlafen wollte, musste ich ihn betteln, wo das damals war, wo er wusste, dass ich eben einen anderen hatte. Er war sowas von lieb und nett, er hatte Zeit und es ging alles wunderbar. Du hast ihn quasi damit heiß gemacht. Kann man so sagen. Kann man so sagen. So, jetzt will ich aber wissen, wie der Stand der Dinge ist. Bist du mit dem Fremden immer noch verbandelt? Nein. Nee. Warum nicht mehr? Ich habe ihn dafür gehasst. Den Fremden? Ja, das war... Ich habe ihn... Wie soll ich das jetzt... Ich kann dir das nicht erklären. Also, ich habe... Dass mein Mann so wenig Zeit hatte, da konnte er nichts dafür. Mhm. Das habe ich jetzt eingesehen. Mhm. Also, ich habe das damals schon eingesehen, aber also du warst, wenn man so jung ist, überleg mal, vor 9 Jahren. Ist klar. Wieso hast du lebst ja nur einmal. Ja. Wieso hast du gerade zu mir... Du bist verheiratet und denkst doch... Ist schon gut. Du hast gerade gesagt, ich würde dich jetzt verurteilen. Und ich dachte, jetzt kommt irgendwie noch ein dickes Ei hinten dran. Aber du hast das jetzt aufgehört? Ja. Und bist hier mit deinem Mann jetzt zusammen? Seit ungefähr 4 Wochen. Ach so, seit 4 Wochen. Und jetzt hat er zu mir gesagt, der Freund da, ne? Er wird sich das Leben nehmen und... Ach. Ich doch komm hier oft mit solchen Mist. Ja, ja. Aber was er wirklich gemacht hat, er hat seine Arbeit einfach gekündigt, hat seine Wohnung gekündigt und, gekündigt, aber der hat einfach nichts mehr bezahlt. Jetzt ist er rausgeflogen. Also. Aber das ist jetzt im Moment nie mein Problem. Das ist nicht dein Problem. Ja? Du hast die Sache im Moment abgeschlossen. Wir wollen noch gar nicht großartig moralisch darüber diskutieren. Die Sendung heißt ja Sündige Biester. Und du hast dich da in irgendeiner Weise angesprochen gefühlt. Ja. Weil du ganz schön aus der Spur geschert bist. Ja, eine Weile, ich. Ne? Ja. Bin aber jetzt ist es ja eigentlich wieder alles eingerenkt. Nee, aber jetzt ist mein Problem, jetzt mein Mann jetzt wieder zurückzugewinnen. Und dass er jetzt mit mir wieder so... Wir verstehen uns. Das ist natürlich ein ganz großes Problem. Das ist mir wir können nicht miteinander schlafen. Ja, Kerstin, um dieses Problem zu lösen, können wir jetzt nicht in der Sendung schaffen. Nein. Möchtest du mit meiner Psychologin noch ein paar Worte reden? Gerne. Elke heißt die heute Nacht. Ja. Und du legst auf und Elke ruft dich an. Okay. Und ich hoffe, dass du kein sündiges Biest mehr wirst. Nein. Ich habe es einmal gemacht und deswegen sage ich dem Kai, tu es nicht. Jetzt verstehe ich auch deine klare Haltung. Ich danke für deinen Anruf. Tschüss. Und mach weiter so. Ich gucke jede Nacht deine Sendung. Das freut mich, das weiß ich. Absolut toll. Seh dich halt mal. Tschüss, Gastin. Ja, tschüss. Tschüss. Sündige Biester. Also, es gibt sicher auch sehr sympathische sündige Biester, die so richtig die Sau rauslassen, die wirklich frivole Weiber sind, nach Strich und Faden drauf sind. Mit denen will ich reden. Telefonnummer 0800 5678 111. Faxnummer 0800 5678 110. Und ich will auch mit Männern reden, die auf solche Frauen stehen oder die an solchen Frauen leiden und ihnen vielleicht völlig verfallen sind, diese sündigen Biestern. So, es geht weiter mit Astrid. Astrid ist 29. Hallo. Astrid, schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Ich fühle mich da auch ziemlich angesprochen, muss ich sagen. Ja, warum? Grundsätzlich wäre es mein Bestreben, eine ganz normale Beziehung zu führen. Auf der anderen Seite bin ich aber ein Mensch, der sehr extrem ist, heißt sich sehr aufreizend anzieht, extrem schminkt und es auch ja eigentlich darauf anlegt, irgendwo in irgendeiner Art und Weise angemacht zu werden. Ja. Astrid, ich unterbreche mal eben oder frage dich mal, du hast kein Bildtelefon zufällig? Nee. Nein, das sage ich euch jetzt auch nochmal zwischendurch. Wenn ihr ein Bildtelefon habt, heute wäre das natürlich grandios, ruft uns bitte per Bildtelefon an. Wir haben nämlich ja auch eins und dann können wir euch auf den Sender schalten und ich vor allen Dingen kann euch sehen und beurteilen, ob ihr nur wirklich so aufreizend zurechtgemacht seid, so wie Astrid das gerade von sich beschrieben hat. Also du machst dich so richtig scharf an selbst, äußerlich. Also da ist was zu sehen, da gibt's was zu gucken. Ganz genau. Ja. Und das finde ich auch gut und mache ich auch gerne und ich weiß auch, dass das ankommt. Und dann kommen halt natürlich... Beschreib dich aber, wir wollen das genau wissen. Wie, Lederklamotten. Wie? Das habe ich, ich sag zum Beispiel Lederklamotten, hohe Schuhe. Ja, also, Körbchengröße? C, aber gut C. Gut C, ja. Wie schwer bist du, wie groß bist du? 1,75, 65 Kilo. Ja, Taille? Ach, das weiß ich. Das weiß ich gar nicht. Wie lang sind die Beine? Sehr lang. Sehr lang. Und dann auch Pumps hat, so sieht schon sehr gut aus. Ja, das also, weiß ich auch. Und das macht mir auch Spaß. So, jetzt gehst du so raus und machst die arme Männerwelt an. Richtig. Was passiert dann? Was passiert dann? Da passieren dann solche Sachen, dass ich dann unter anderem in der Disco bin und irgendwann auch bis Feierabend bleibe und die ganzen Kellner zum Beispiel da mittlerweile auch kennengelernt habe und dass sie dann so 5 oder 6 in der Reihe auf dem Barhocker vor mir sitzen und gerne von mir in irgendeiner Art und Weise auch bedient werden möchten und ich da auch Spaß dran habe. Stopp. Wie bitte? Da sitzen 5 Jungs auf dem Barhocker? Ja. In der tiefen Nacht, wenn die Disco schon zugemacht hat? Ja. Und die wollen von dir bedient werden. Was meinst du bitte schön damit? Ja, was meine ich zum Beispiel, fände es dann nicht schlecht, weil Männer stehen ja darauf, wenn sie zum Beispiel einen geblasen bekommen. Auf dem Barhocker in der Disco? Ja, warum denn nicht? Ja, natürlich, warum denn nicht? Aber ich bin ja erstmal erstaunt, weil ich in meiner biederen Welt so etwas noch nie erlebt und gesehen habe. Also die Jungs sitzen dann nackt da oder zumindest unten entblößt und warten, dass du vorbeigehst und sie verwöhnst. Genau. So eine Schlampe bist du. Genau, so eine Schlampe bist du. Bah! Und das, wie oft machst du denn sowas? Wie oft? Das kann ich jetzt so nicht sagen. Das kommt halt schon ein paar Mal vor. Ob das zwei Männer sind oder drei Männer. Und das, oder sei es, ich gehe irgendwie raus und nehme einen mit nach Hause. Ja. Ich muss nochmal zu diesem Barhockern fragen, weil dieses Bild mir doch sehr, sehr gefällt. Ist es dann wirklich so, dass du alle fünf dann richtig bedienst? Ja. Kann das ganz vorkommen? Und die finden das dann auch gut, wenn sie dann dabei zugucken können, logischerweise. Logischerweise, ja. Mhm. Ja. Bis zum bitteren Ende? Bis zum bitteren Ende. Und dieses Bittere spüren wir dann auch im Mund? Natürlich. Hast du schon mal was von AIDS-Vorsorge gehört? Ja, das habe ich wohl schon gehört. Mhm. Da ist das mit dem Abspritzen im Mund nicht so das Gelbe vom Ei, mal salopp gesagt. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Mhm. Wenn mich das dann so in irgendeiner Art und Weise auch überkommt, dann will ich zwar so sagen, mal gut, jetzt miteinander schlafen ohne Kondom nicht, aber wenn solche Sachen, das kann dann schon mal passieren. Das kann ja passieren. Finde ich in Ordnung, aber wir reden mal weiter. Dann bist du doch auch richtig erregt durch diese ganze Aktion. Was passiert denn danach? Gehst du dann nach Hause, putzt dir die Zähne und gehst ins Bett, oder wie? Ja, wohl kaum. Also im Normalfall ist es dann so, also einen nehme ich dann bestimmt mit, wenn ich vielleicht sogar zwei. Mhm. Du bist 29 Jahre alt. Hattest du schon mal eine längere Beziehung? Ja, 5 Jahre. 5 Jahre? In welchem Alter? Wie alt warst du da? Von 22 bis 27. Und in dieser Zeit warst du auch so drauf? Ja, das weiß er natürlich nicht, weil ich ja grundsätzlich eigentlich schon eine normale Beziehung führen möchte. Aber irgendwie habe ich was in mir, was mich daran hindert und ich immer wieder solche Sachen halt mache und irgendwo ausbreche. Das heißt, du hast da in der Zeit quasi ein Doppelleben geführt? Ja, grundsätzlich eigentlich schon, solange ich denken kann, aber solange ich mich für Männer interessiere. Mhm. Na, ich meine, da besonders ein Doppelleben, wenn man in einer festen Beziehung ist, hast du die treue Freundin gespielt. Richtig. Und bist dann abends an die Bar Hocker gegangen. Ja, erzähl mir doch noch sowas sehr Ausgefallenes, was du tust. Ja, was heißt, ich finde das gar nicht so ausgefallen. Ich glaube, wir alle finden es doch eher ausgefallen. Ich zumindest ja. Ja, zumindest ja, was ich noch so tue. Ja, was soll ich jetzt sagen? Ich habe zum Beispiel auch mal, und das auch nicht einmal, einmal eine Freundin zum Beispiel angemacht und das hat auch funktioniert. Ach, also ich gehe dann auch schon mal in die Richtung Bi. Bi, ist dann auch okay. Das ist dann auch okay, ja. Da komme ich auch sehr gut. Also du bist eine Nymphomanin. Du bist sexsüchtig. Dir ist es egal, mit wem und was, Hauptsache Sex. Übertreibe ich jetzt? Nee, ich glaube schon fast nicht mehr, nee. Wie nicht mehr? Nee, ich glaube, du übertreibst nicht. Ja, ich übertreibe nicht, ja. Wie oft in der Woche passieren solche... Ja, in der Woche, das würde ich jetzt so nicht sagen. Ich meine, ich führe ja auch noch ein ganz normales Arbeitsleben. Was bist du vom Beruf? Das möchte ich jetzt nicht sagen. Okay, aber was ganz Normales? Was ganz Normales, was ganz Solides und Seriöses auch. Das hat jetzt mit der Sache... Zahnärztin, Krankenschwester, Verkäufer... Nein, du brauchst es nicht sagen. Wie viele Männer hast du schon in deinem Leben vernascht? Wenn ich ehrlich bin, weiß ich nicht mehr. Also, irgendwann habe ich aufgehört zu zählen. Mhm. Wohnst du in einer größeren Stadt? Ja. Das heißt, kann es passieren, dass da Männer dir über den Weg laufen, mit denen du schon was hattest, ja, die du gar nicht mehr erkennst? Nee, also das würde mir nicht passieren. Also, erkennen würde ich sie alle noch. Mhm. Also, ich war ja nicht irgendwie, weiß ich nicht, betrunken oder sonst irgendwas. Also, ich mache das schon mit klarem Verstand. Kannst du dich erinnern, in welchem Alter diese wahnsinnige Sexlust ausgebrochen ist in dir? So mit 19 eigentlich. Mit 19. Obwohl ich dazu sagen muss, grundsätzlich war ich ein Spätzünder, weil ich habe mit 18 erst den ersten Geschlechtsverkehr überhaupt gehabt. Mhm. Aber irgendwie ist es dann immer ausgebrochen. Warum war es der Henker? Im Moment hast du keine Beziehung? Nein. Und gehst immer kräftig auf die Rolle. Hast du Freundinnen, mit denen du auf die Rolle gehen kannst oder ziehst du das alles alleine durch? Nein, ich habe natürlich, klar, ich habe eine Menge Freundinnen und mit denen gehe ich auch raus, aber grundsätzlich, sag ich mal, solche Sachen mache ich meistens dann, wenn ich alleine rausgehe. Mhm. Und ich habe auch kein Problem damit, alleine rauszugehen. Ich muss nicht jemanden haben, der dabei ist. Für dich ist das auch kein Schimpfwort, ne? Wenn ich dich sündiges Biest oder Schlampe nenne. Nee. Nee. Was hat die Schlampe Astrid denn noch so für einen Wunsch? Was wäre mal so eine richtige sexuelle Sehnsucht für dich, was du gerne mal machen würdest, was sich bisher noch nicht so ergeben hat? Was ist eine Fantasie von dir? Könnte ich dir jetzt noch nicht mehr sagen, was ich noch für... Also ich möchte behaupten, alles das, was ich mir jemals irgendwie vorgestellt habe oder so, habe ich, glaube ich, alles schon ausprobiert. Mhm. Ich hatte ja mal eine Gesprächspartnerin in meiner Domian-Extra-Sendung, die machte Gangbang. Kennst du das? Nee. Gangbang, das siehst du? Das mal, kennt Astrid nicht. Weißt du, was das ist? Das ist völlig krass. Diese Frau macht Gangbang in folgender Weise. Sie kommt nackt in einen Raum mit verbundenen Augen. Mhm. Legt sich auf eine große Spielwiese mit verbundenen Augen. Mhm. Und dann kommen bis zu 15, 20 nackte, erregte Männer in diesen Raum. Und die sind vorher schon drin in dem Raum. Und diese Männer, all diese Männer, vergnügen sich mit dieser Frau. Gleichzeitig. Mhm. Wäre das was für dich? Ja. Ja, ne? Siehst du, ich bringe dich dann auf den Geschmack. Du kannst von mir noch was lernen. Das ist doch fantastisch. Ist wunderbar. Ja, ja, ne? Frage ist nur, wo finde ich sowas? Ja, da gibt es, glaube ich, mittlerweile schon so milieumäßig ganz viele Kanäle, wie man das machen kann, wo man da rankommt. Willige Frauen sind immer gesucht, Astrid. Und wenn du dich mit so vielen Männern vergnügen kannst, ist das natürlich dann für dich grandios, ne? Ja gut, aber die suche ich mir mehr oder weniger selber aus. Ich habe also eben keine Lust darauf, dass die dann zu mir kommen und egal wer dann zu mir kommt. Ist klar. Jetzt haben wir da sehr leger und spaßig drüber gesprochen. Jetzt will ich dich zum Schluss doch noch was Ernstes fragen. Hast du den Eindruck, dass das Überhand nimmt und dass das dein Leben aus dem Lot bringt? Dass du auch vielleicht liebesunfähig bist aufgrund dieser starken Sucht? Ja, habe ich. Ja. Das ist für mich, also auf der einen Seite finde ich es, also macht es mir Spaß und ich mache es gerne und ich finde es gut, und auf der anderen Seite macht es mir sehr viel Angst, weil ich denke, diese normale Beziehung, die ich mir grundsätzlich eigentlich wünsche, die sehe ich nicht, oder ich hab Angst, dass ich da immer wieder ausbreche mit solchen Sachen. Mhm. Und ich glaube auch wirklich, dass du da irgendwann die Notbremse ziehen musst, weil sonst wirst du völlig... Ich glaube, das steigert sich so sehr, dass du vielleicht neurotisch und paranoid wirst durch. Also wenn es ganz schlimm wird und du die Liebesfähigkeit einfach verlierst. Glaube ich. Ja, das ist natürlich, deswegen sage ich, das ist das, wovor ich Angst habe, letztendlich. Mm. Aber, ja, was soll ich da noch mal machen? Wenn es zu stark wird, würde ich an deiner Stelle, irgendwann, wenn dich das selbst beängstigt, würde ich an deiner Stelle mir einen guten Sexualtherapeuten suchen. Und da klar Tisch machen, dem alles erzählen. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, aus dieser Sucht rauszukommen. Jetzt hat das Gespräch noch eine ernste Wende genommen, aber du bist wirklich die klassische Anruferin für unser Thema Sündige Biester. Das freut mich ja zu hören. Ich danke dir für die Offenheit und hab ein Auge auf dich, dass es nicht in zu üble Bahnen sich entwickelt alles. Ja, ich versuche. Liebe Astrid, alles Gute. Jo. Tschüss. Tschüss. Hey, unser Thema heißt Sündige Biester und ich kann nicht umhin, jetzt eine 76-jährige Dame so wahrscheinlich zu titulieren. Das ist nämlich Ursula. Hallo Domian. Ja, Ursula, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Darf ich das zu dir sagen? Das darfst du. Warum bist, ich bin es, ja. Warum bist du denn, du bist aber nicht die ältere Dame mit Kai, ne? Nein, aber ich kann ihm nur raten, tue es. Denn dann wird er erst mal feststellen, wie schön es mit einer älteren Dame ist. Wie erfahren alte Frauen sind. Ne? Wenn sie natürlich alt und schrumpelig und verwelkt ist, dann hat es keinen Sinn. Sie müssen ein bisschen füllig sein und schön glatt wie ich. Dann macht es Spaß. Die jungen Männer, die ich habe, die sagen, es war noch nie so schön in ihrem Leben. Ist das wahr? Jetzt sag mir bitte, warum du ein sündiges Biest bist. Ja, weil ich gleich drei habe. Wie? Drei Männer? Junge Männer. Ich stehe nicht auf alte. Wie alt sind die Männer denn? Ja, den ich schon 7 Jahre habe, der ist 50, also für mich auch ein junger Mann. Ja. Den ich 2 Jahre habe, der ist 48 und seit einem halben Jahr habe ich einen 39-Jährigen. Der ist ganz toll. Und diese drei Männer hast du nebenher? Also parallel laufen, läuft das? Ja, natürlich. Wissen die voneinander? Nur einer weiß es. Und zwar den ich liebe, und den habe ich schon 7 Jahre. Den liebst du? Da machst du schon einen klaren Unterschied. Ja, aber der weiß es und toleriert es, weil er nicht so oft kommen kann. Mhm. Dich besuchen kann, meinst du? Ja. Ja. Also alle sind ja in anderen Städten. Ach so. Also und keiner bei dir in deiner direkten Umgebung? Nein, leider nicht. Du hast aber mit allen dreien Sex. Ja. Und guten Sex. Ganz tollen. Ganz tollen. Und das ist die beste Hautcreme für eine Frau. Da hast du wirklich recht. Zumindest erhält einen das jung. Also ich fühle mich nicht kein Stückchen alt. Ich wollte sagen, nicht nur eine gute Hautcreme, sondern auch eine gute Creme für die Seele, ne? Sicher. Ja. Aber wie? Ja. Ich kann es nur jeder Frau empfehlen, sich da nicht hängen zu lassen oder als alte Frau in den Ofen zu setzen. Hast du denn mit deinen 76 Jahren irgendwann so mitbekommen, dass der Sexualtrieb doch ein bisschen sich reduziert? Oder ist das immer gleich? Nein, bleibt? Im Gegenteil. Ich hätte ja nicht drei. Sicher, es hätte ja sein können, dass du früher 10 hattest, oder? Es wird mit jedem Mal schöner. Und jedes Mal, wenn der Anruf kommt, ich bin da, also Dienstag ist praktisch immer der Tag mit dem jungen Mann, mit dem 39-Jährigen, ja. Wenn das heißt. Der heißt zufällig auch Kai. Der heißt auch. Deswegen habe ich gedacht. Also wenn dann Kai-Tag ist, ne? Mhm. Der kommt dich dann besuchen. Wie läuft denn das so ab? Macht ihr dann erst, geht ihr schön essen oder geht sofort in die Kiste? Nein, wir gehen nicht gleich in die Kiste. Erst nimmt er mich mal eine halbe Stunde in den Arm und knutscht mich ab der Kiste wie ein Gott. Ja. Hast du keine Hemmung? Nee, das nicht. Also, überhaupt nein, es könnte nicht. Ja sein, dass man so denkt, wenn man über 70 ist, dass man dem Jüngeren nicht mehr so gefällt. Tja, die wissen ja, dass wir ihn so vor sich haben. Mhm. Das ist ja nicht, dass die jetzt herkommen und denken, sie sehen eine Göttin oder irgendwas. So ist das ja nicht. Und die wissen ganz genau, was sie erwartet. Hast du mitbekommen im Laufe der Jahre, im Laufe der Jahrzehnte, dass durch das Alter deine Orgasmusfähigkeit auch noch besser geworden ist und der Orgasmus intensiver geworden ist? Ja, das liegt natürlich daran, dass man auch mehr Erfahrung hat, ne? Und dann habe ich ja auch mehr Zeit dazu. Ich habe ja gearbeitet, 5 Jahre länger sogar, als ich musste, also bis 65. Und da war das schon ein bisschen eingeschränkt dadurch. Aber ich hatte auch, wie gesagt, einen tollen Mann. Ich bin ja seit 10 Jahren Witwe. Und da habe ich das gar nicht empfunden oder nichts vermisst. Aber dann fehlte mir das. Ach, das ist erst richtig aufgebrochen, nachdem dein Mann nicht mehr da war. Ja. Während du verheiratet warst, warst du auch eine treue Frau. Ja, sicher. Hattet ihr denn auch bis zum Schluss regelmäßigen Sex oder war das ein bisschen abgeebbt? Ja, mein Mann war ein halbes Jahr nur krank und bis dahin ging das natürlich dann nachher nicht mehr, ja. Mhm. Und hattest du da, nachdem dein Mann nicht mehr da war und eine gewisse Zeit vergangen war, dennoch irgendwie ein schlechtes Gewissen, in dem Alter nochmal so richtig durchzustarten? Nee. Das nicht. Wieso denn? Das ist doch eine menschliche Regung, das ist doch ganz natürlich. Ich habe das nie als wie manche Frauen, das sich zu verstecken oder zu verheimlichen oder unterdrücken. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Ja, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es für Leute in deinem Alter gar nicht so einfach ist, dann auch noch jüngere Männer kennenzulernen. Wo lernst du die kennen? Ja, ich habe mal inseriert und da hatte ich 75 Briefe. Hast du inseriert in einem Sexmagazin oder in einem Sexmagazin? Ja. Porno, ne? Aber mit keine freche Anzeige. Wie bist du denn überhaupt an das Sexmagazin gekommen, wenn ich frage? Das hat mir jemand mitgebracht, das hat auf einmal ich weiß auch nicht, jedenfalls hatte ich auf einmal eins. Und da habe ich das überhaupt erstmal kennengelernt, die kannten wir ja früher nicht. Nee, also so in Sexshop traust du dich doch nicht zu gehen. Nee. Das heißt in Begleitung schon. Schon, ja. Mit meinen Freunden gehe ich da rein, aber sicher. Ja, wenn Kai kommt, bleib nochmal bei Kai, weil der ist ja der Jüngste. Wenn Kai dann kommt und ihr habt miteinander euch gekuschelt und weiß ich was alles, wie lange dauert denn so eine Sexnacht mit ihm? Wie viele Stunden dauert das? Na, 6 Stunden schon. 6 Stunden? Ja, dann wird mir eine Kleinigkeit gegessen und dann trinken wir schön einen Wein, machen schön Kerzen an. Mhm. Dann ziehe ich ihm manchmal meine Dessous an, da lachen wir uns halb. Du ziehst ihm deine Dessous an? Ja. Da habe ich tolle Fotos schon gemacht. Also wir haben einen Spaß miteinander, das ist unbeschreiblich. Ich merke schon, ihr macht es euch dann richtig nett, ne? Unbeschreiblich. Hast du besondere sexuelle Vorlieben? Stehst du auf härtere Sachen oder ist das eher normal? Härtere Sachen nicht. Das nicht? Anal und sowas nicht, aber oral und schön, das ist doch was Wunderbares. Und so mit, wer das einmal erlebt hat. Ja. Aber so mit Leder und Peitschen ist auch nicht dein Ding. Ach, nein. Schön, dass ich mit dir darüber reden kann. Ja, ich finde das auch wunderbar, mit dir darüber zu reden. Danke. Ist denn dein älterer Freund, den du liebst, ist der eifersüchtig auf die jüngeren Männer? Nein, der ist es ja, der es mir erlaubt, der das weiß. Er will aber alles wissen und das sage ich ihm auch. Da gibt es keine Frage, aber er toleriert das und weiß das. Die anderen dürfen es nicht wissen, die sind eifersüchtig. Lebst du zu Hause noch? Bitte? Lebst du zu Hause in einer eigenen Wohnung? Ja, oder? Sicher. Ja, es hätte ja sein können, dass du in einem Altenheim lebst. Ach, um Gottes Willen. Wenn ich das Wort schön höre, wird es mir schlecht. Ja, ist okay. Ich wollte nur mal fragen. Und ich gehe davon aus, da du wirklich sehr vital wirkst und sehr jung wirkst, dass du auch einen großen Freundeskreis hast. Ja, mich schätzen ja auch alle. Also mein Freund, der hat ja immer eine Wut, der liebt der Franz sowieso, die drei sowieso. Mhm. Er sagt immer, du kommst nie über die 40 raus. Also das ist natürlich übertrieben. Mhm. Aber seiner Ansicht nach, aber... Mich schätzt keiner über 60. Erzählst du deinen Freundinnen davon, dass du da mehrere Männer am Laufen hast? Meine Freundinnen sind ja leider alle tot. Ich habe im Moment gar keine. Mhm. Alle schon gestorben. Das ist ja eben schade. Das ist die sehr traurige Begleiterscheinung des Älterwerdens, ja. Ne? Dass Menschen wegsterben. Natürlich, und sich dann wieder so richtig anzuschließen ist auch nicht so leicht. Mhm. Ja. Den mittleren Freund, wo hast du den kennengelernt? Durch Bekannte, ja. Aber das war ganz, der hat nur Fotos von mir gesehen und wollte mich da unbedingt kennenlernen. Mhm. Dann haben wir uns kennengelernt und da... Hat es dann auch geschnackelt. Rosa, du bist eine tolle, grandiose Frau. Ich finde dich ausgesprochen sympathisch. Danke. Und ich glaube, dass ich da viele... Ich fast jede Nacht. Ich müsste dich auch immer sehen. Also, du bist so toll und so interessant. Da habe ich auch meinen Spaß dran. Ja. Ich würde mir wünschen, wenn viele ältere Leute so drauf wären wie du. Ja, also das wünsche ich denen selbst auch. Man wird auch nicht so schnell krank oder was, man hinkt nicht hinterher. Sex ist ein Jungbrunnen. Jawohl. Ne? So ist es. Ich möchte es allen nur empfehlen. Ursula, ich wünsche, dass du 106 Jahre alt wirst und noch viele Männer vernaschen wirst und vielen wunderbaren Sex hast und tolle Orgasmen und überhaupt viel Liebe. Vielen, vielen Dank, Thomas. Alles Gute. Danke dir auch, alles Gute. Dankeschön, tschüss Ursula. Tschüss. Tschüss. Brian kommt jetzt. Ja, und hallo Domian. Brian ist 25 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Unser Thema heißt sündige Biester. Ja, hallo Domian. Ja, hallo. Ja, und ich bin wahrscheinlich das totale Negativbeispiel zu dem Ganzen, weil mir wurde das irgendwann mit der Zeit zu viel. Also vor 4 Wochen habe ich eine Frau kennengelernt und ihr ging es in erster Linie halt darum, nur ins Bett zu steigen und das war nicht so ganz hinterher mein Ding. Also die wollte sofort Sex? Ja. Am ersten Tag schon? Ja, kann man sagen. Wo hast du sie kennengelernt? Das war so eine gute Freundin von einem Freund von mir. Also im Bekanntenkreis? Ja, genau. Mhm. Wie, dann ist die Tante gleich am ersten Tag dir in die Hose gegangen? Erst schien es auf eine gewisse Art und Weise eine Beziehung zu werden, aber es stellte sich dann doch hinterher heraus, dass es also mehr, was heißt mehr, also in erster Linie doch um Sex ging und nicht um mehr, obwohl ich mir dann doch irgendwie was anderes darunter vorgestellt habe und irgendwann wurde es mir dann wirklich zu viel, obwohl ich echt sagen muss, dass also Sex mit Sicherheit kein Tabuthema bei mir ist. Und aber es wurde dann wirklich zu viel. Du sprichst jetzt von der Vergangenheit. Bist du wieder getrennt von der Frau? Bitte? Bist du von der Frau wieder getrennt? Jetzt ja. Jetzt ja. Das Ganze hat also dann nur knapp 4 Wochen gehalten. Ja, ja. Und musstest du ran in den in den 4 Wochen? Also doch sehr oft. Also das ging dann später so weit, dass ich also sehr gute Freunde von mir halt, die mich spontan besucht haben, rausschmeißen musste. Und weil diese Frau einfach nur mit mir ins Bett steigen wollte. Und das war dann irgendwann nicht mehr mein Ding. Und ich hätte also auch von mir selbst nicht gedacht, dass ich irgendwann mal sagen würde, Sex ist mir dann doch irgendwie lästig. Aber das war dann doch so. Also war das die erste Konfrontation in deinem Leben mit dieser bösen Spezies der sündigen Biester? So krass gesehen, ja. Ja? Ja. Das ist ja schon interessant. Also die meisten Männer träumen ja irgendwie von solchen Frauen. Ja, ich eigentlich auch. Ne? Aber wenn es dann hart auf hart kommt, kann einem das auch sehr auf den Geist gehen. Ne? Ja, ziemlich. Zumal ich auch daraus höre, wie du es jetzt erzählst, dass man mit der Frau gar nicht groß reden konnte. Nee, das war das Problem, weil man konnte, ich mein Gott, man macht viele Dinge, man geht weg, man guckt auch vielleicht mal irgendwie einen schönen Film zusammen im Bett, aber diesen Film konnte man meistens auch nicht zu Ende gucken, weil es dann doch irgendwann wieder darauf hinausgeht. War immer zum am Grabbeln dann. Ja, genau. Mhm, ja. Und deswegen rufe ich halt auch an, weil ich mir halt vorher, das war halt irgendwo so ein Traum von mir, mhm. und ich muss dann ehrlich sagen, dieser Traum hat sich zu einem totalen Albtraum entwickelt. Ich höre schon. Hätte ich also vorher nie gedacht. Ich höre schon heraus, du willst jetzt, das ist ja ehrenwert von dir, deine Geschlechtsgenossen warnen vor solchen Frauen. Aber ich glaube, das wird nicht gelingen, da muss man immer selbst die Erfahrung erst machen. Ich denke schon, ja. Ja, weil ich denke schon, der größte Teil meiner Spezies denkt so, dass das der absolute Traum ist. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich mit dieser Frau Dinge erlebt habe, die ich wahrscheinlich nie, ja, Dinge, die ich nie geträumt habe, so, aber... Was denn? Ja, es war doch viel dabei, ja. Ja, das magst du jetzt nicht so detailliert erzählen. Es geht, also man kann sagen, dass da also... mit Sicherheit auch viele Sachen dabei waren, die meine Tabus irgendwie gebrochen haben, wo ich nie gedacht habe, dass es also mal irgendwie so weit kommt, dass ich... Sag uns einen Tabubruch, den du mit ihr begangen hast. Ein Tabubruch ist vielleicht so dieser besagte Prostata-Orgasmus, wo ich wirklich sagen muss, dass ich nie gedacht hätte, dass das irgendwie mal, dass ich da irgendwie mal super drauf stehen würde. Ja. Diesen Orgasmus hat sie dir verschafft? Den hat sie mir verschafft, ja. Ja. Also, das vertiefen wir erstmal nicht weiter, wir ahnen ja schon, was da für Sauerei bei euch im Bett abgegangen sind. Aber das ist ja so eine Sache, dass da kurzer Einschwenke, dass viele Männer sich das eigentlich gar nicht vorstellen können. Ja, das denke ich mir. Ne? Und wenn es dann passiert, dann... Dann passiert, ja. Die gucken die Schwulen oder uns Schwulen ja mit großen Augen an und sagen, die könnt ihr nur, ne? Ja, das kann. Und sie wissen gar nicht, was ihnen da entgeht. Du weißt das jetzt, ne? Du weißt das ja, jetzt. Ja, ich weiß es jetzt. Ja. Also, das ist halt so eine Sache, da möchte ich vielleicht auch nicht drauf verzichten, aber im Allgemeinen ist es dann doch wirklich zu viel geworden, weil ich mir halt, also ich meine, man muss halt die Dinge irgendwie unterscheiden, weil ich denke, da ich mir irgendwie von dieser Beziehung auch mehr versprochen ist klar, habe, ja, klar. Und das nicht nur so eine Bettgeschichte war, war es dann doch irgendwie ziemlich krass so. Jetzt wünsche ich dir eine Frau, die was in der Birne hat auch. Ja, ne, mit der du schön auch Filme gucken kannst und über Platon und Politik dich unterhalten kannst und mit der du aber auch schön Sex haben kannst. Ja. Ne, das ist das schön. Ideale natürlich. Ja, wäre super. Ich wünsche dir alles Gute, danke für deinen Anruf. Ja, ich dir auch, du mir. Tschüss, Brian. Ciao. Tschüss. Mensch, jetzt habe ich unsere Pause gerade vergessen. Ich war immer so beeindruckt von unserer Ursula, der 76-Jährigen. Jetzt machen wir die Pause. 1.37 Uhr und nein, genau 1.38 Uhr. Päuschen. Und 9 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Und unser Thema heute Nacht heißt Sündige Biester. Sündige Biester. Ich möchte mit sündigen Biestern reden, mit Schlampen, mit Weibern, die wirklich die Sau rauslassen, bewusst und sich dazu bekennen und Spaß auch eben daran haben. Und ich möchte mit Männern reden, die auf solche Frauen stehen oder an solchen Frauen leiden, wie wir das gerade gehört haben. Meine Telefonnummer 0800 5678 111, die Faxnummer 0800 5678 110. Herzlich willkommen, Stella, 19 Jahre alt. Hallo. Hallo? Ja. Hi. Hi. Ich heiße Stella. Stella? Ja, genau. Du bist Amerikanerin? Nein, ich bin Italienerin. Italienerin. Genau. Stella. Ja. Und du hast dich angesprochen gefühlt bei unserem Thema heute? Genau. Warum? Also, ich habe einen Freund. Mhm. Ich bin seit einem Jahr in einer festen Beziehung mit dem. Mhm. Aber ich gehe ungefähr 5-mal in der Woche fremd. 5-mal in der Woche gehst du fremd? Ja. Obwohl du in einer festen Beziehung bist? Seit einem Jahr? Ja. Und du gehst seit einem Jahr 5-mal in der Woche fremd? Ja. Wie von Anfang an gingst du fremd? Seitdem du mit dem zusammen bist? Ja, also ich habe mit 14 hatte ich auch schon Freunde gehabt. Ja. Und seit 14 gehe ich also schon immer fremd, aber jetzt seitdem gehe ich jetzt fünfmal in der Woche fremd, seitdem ich mit dem zusammen bin. Meine Nerven. Meine Nerven. Jetzt muss ich Kontenance bewahren. Fünfmal in der Woche gehst du fremd, obwohl du einen Freund hast? Ja. Mit wem gehst du denn fünfmal in der Woche fremd? Immer mit anderen? Ja, mit anderen. Also kann sein mit Freunden von mir und von ihm. Oder nur Kollegen von mir oder auch eine Disco. Stella. Ja. Fünfmal in der Woche heißt ja so gut wie jeden Tag. Ja. Wo passiert denn immer die Sünde? Gerade wo ich bin, also meistens Freitag, Samstag in der Disco. Mhm. Kann sein, dass ich dann während der Disco rausgehe, dass wir das im Auto dann machen. Und dein Freund ist dann noch in der Disco? Nein, also ich gehe meistens mit Freundin weg. Und wo ist dein Freund, deine Beziehung am Wochenende? Ja, der geht jetzt mal zu Hause, der geht auch weg, aber wir wohnen nicht zusammen. Ach so, wie weit wohnt ihr denn auseinander? 100 Kilometer. Ach so. Ich wohne in Dortmund, der wohnt in Köln. Ah ja. Ja. So, dann gehst du schon mal raus, ins Auto. Ja, genau. Und tust es im Auto? Ja. Und gehst dann wieder rein? Und geh dann wieder rein. Und du findest auch immer wieder Männer, die das mit dir gerne tun? Also ich finde immer Männer, genau. Wie findest du dich selbst denn in dieser ganzen Geschichte? Ja, so am Anfang macht man es auch Spaß, aber dann danach also fühle ich dann irgendwie so, wie mein Freund sich dann fühlt. Also ich sage es ihm nicht, also... Sie hat doch noch eine kleine gute Seite, ihr hört es. Sie hat ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Ja, nur so ein bisschen. Der Freund weiß das nicht, ne? Nein, aber eine Freundin hat zu mir gesagt, er hat eine Vermutung, dass ich irgendwie fremd gehe. Und Stella, wenn du das so oft machst und das auch noch in dem Freundeskreis da kursiert, das muss doch über kurz oder lang auch bei ihm ankommen. Ja, also bis jetzt ist das bei ihm noch nicht angekommen. Warum tust du das denn so? Warum bist du so? Weil ich eine Sucht nach anderen habe. Und warum bist du denn überhaupt mit deinem Freund zusammen? Dann wäre es doch ein klareres Leben, wenn du sagen würdest, ich gehe gar keine feste Beziehung ein, ich hole mir meinen Sex an jeder Ecke und das war's dann. Warum dann die feste Beziehung noch? Ja, ich liebe den ja, aber ich weiß nicht, da kann mit dem Sex nicht so geben, wie die anderen mir das geben. Du glaubst wirklich, dass du den liebst? Ja. Und dann macht man sowas? Fünfmal in der Woche mit anderen Männern? Ja. Ich glaube nicht, dass du den liebst. Ja, ich liebe den wirklich, echt, das habe ich dir auch ein paar Mal gesagt, also ich sage ihm das immer, wenn wir telefonieren oder wenn ich bei dem bin. Du willst dir den nur warm halten. Bitte? Du willst dir den nur warm halten. Nein, das brauche ich nicht. Wie alt ist er? Bitte? Wie alt ist er? Der ist 26. 26. Hast du eine Vermutung, ob er auch solche Dinge tut oder ist er wirklich ganz treu? Also der ist ganz treu, aber der wird das nicht machen. Du Schlampe. Der arme Junge, stell dir mal vor, der kriegt das irgendwann raus. Dem bricht eine Welt zusammen. Ja, ich weiß. Guck mal, wie du den verletzt mit sowas. Ja, was soll ich machen? Du sollst dich entweder von ihm trennen oder dieses fünfmal Fremdgehen sein lassen. Ja, aber das fünfmal Fremdgehen sein lassen kann ich nicht, weil das ist eine Sucht für mich. Das ist eine richtige Sucht, ne? Das ist eine richtige Sucht. Ich gehe jeden Freitag, Samstag in eine Disco. Hör mal, wann siehst du denn überhaupt deinen Freund, wenn du immer in die Disco gehst am Wochenende? Warum triffst du dich denn am Wochenende nicht mit deinem Freund? Warum besucht ihr euch nicht? Wir sehen uns in der Woche ab und zu dann mal. Ach so. Und nie am Wochenende? Also ab und zu mal, nicht immer. Ja. Aber auch komisch, ne? Finde ich. Warum? Muss er arbeiten am Wochenende oder wie kommt das? Ja, der arbeitet. Ist denn der Sex mit deinem Freund auch in Ordnung oder ist der eher 0815? 0815. Also Stella, ich finde das nicht in Ordnung, was du da machst. Ich finde es nicht in Ordnung. Du betrügst und belügst einen Menschen an Strich und Faden. Wenn du fünfmal einen anderen Mann in der Woche haben willst, mach es, aber nicht in einer festen Beziehung. Ja, aber ich will die Beziehung ja mit dem Mann nicht aufgeben. Doch, das müsstest du aber eigentlich. Die Beziehung würde sich sofort auflösen, wenn du mutig wärst und es ihm erzählen würdest. Aber da bist du zu feige für. Da wäre ich zu feige für, ja, genau. Da haben wir es. Fall ist also klar. Die Italienerin Stella. Ja. Fünfmal in der Woche. Wie siehst du aus? Erzähl uns, wie du aussiehst. Bitte? Erzähl uns mal, wie du aussiehst. Also, ich bin 1,75. Mhm. Habe lange blonde Rasterlocken. Mhm. Habe braun-grüne Augen. Mhm. Schlank. Mhm. Lange Beine. Mhm. Wenn Dunkelheit ist. Also ich merke schon, du wirst, du brauchst nur so zu machen und du hast die Männer, ne? Ja, genau. Wie lange bist du schon so sexsüchtig? Seit deinem 14. Lebensjahr? Ja, genau. Mhm. Ist dein Freund eigentlich ein Deutscher oder auch ein Italiener? Ja, es ist ein Deutscher. Ein Deutscher. Würdest du das mit einem Italiener auch machen? Ist das völlig egal? Das ist völlig egal. Das ist völlig egal. Mhm. Stella! Ja? Hoffentlich änderst du dich mal. Das würde mir gut gefallen. Ja, ich habe auch schon, Freunde haben auch schon mit mir darüber geredet, so, dass ich das, also damit, also dass ich das sein lassen soll, dass ich die Beziehung aufhören soll mit dem. Aber ich stand schon kurz davor. Also ich habe schon zu dem gesagt, so, ich wollte das sagen, aber konnte ich nicht. Sei mal ein bisschen mutiger. Und dann kannst du dein Leben immer noch durchziehen. Wahrscheinlich bist du ja auch in deinem Freundeskreis und in der Umgebung völlig verschrien, ne? Als die absolute Schlampe, ne? Oder? Ja, klar. Klar. Und alle Männer sagen, das ist eine Hure. Kann ja, das sein? Aber auch von meinem Bekanntenkreis, die sagen das zu mir dann, aber trotzdem gehen die dann mit mir in die Kiste. Einmal. Aber was meinst du, wie schlecht die über dich denken? Die gehen mit dir in die Kiste. Aber sie reden abschätzig über dich, bin ich ganz sicher. Ja, klar. Aber die gehen nicht nur einmal mit mir in die Kiste, die gehen ein paar Mal mit mir. Ja, ist auch praktisch. Du hältst die Beine, machst die Beine breit, wenn die Jungs geil sind. Ist doch für die eine wunderbar praktische Angelegenheit. Die haben aber keinen Respekt vor dir als Mensch und als Frau. Ja. Also, meine Liebe, denk mal drüber nach. Okay. Tschüss. Tschüss. Stella. Oh Mann, Mann, Mann. Was muss ich mir wieder alles anhören heute Nacht? Nicola, 24 Jahre alt. Ja, hallo. Bist du auch so drauf? Ja, jetzt kommt die Krönung, glaube ich. Jetzt kommt die Krönung. Ja. Also ich teile mir Männer mit meiner Freundin. Ja, ach so, ja. Ja, also wir gehen, es ist nicht gezielt, dass wir das vorher ausmachen, sondern das ergibt sich natürlich. Wir gehen, es kann sein, auf die Leopoldstraße oder in irgendwelche Diskotheken. Wir reden jetzt von München. Was? Wir reden von München, ne? Genau, genau. Und das war jetzt letzten Sommer so, da haben wir einen Mann kennengelernt im Nachtcafé und der sah ziemlich gut aus, war schon bestimmt weit über die 40, also er hat das Alter leider nicht verraten und den hatte also erst ich. Und nachdem ich ihr halt erzählt habe, wie da so war, hat sie gemeint, ob wir uns den nicht teilen können und damit hatte ich kein Problem. Was heißt denn dann teilen? Ja, weil ich wollte ja nichts Festes mit ihm. Ach so, teilen heißt, dass ihr eine Weile, seid ihr dann zu dritt auch im Bett? Genau, ach ja, so. Ja, das ging dann über eine längere Zeit. Also wir haben uns von ihm dann ja auch verwöhnen lassen, also mit Essen gehen und allen möglichen. Also ihr nutzt die Männer dann auch richtig aus? Nee, finanziell, nee. Das steht also nicht mal im Hintergrund, also eigentlich gar nicht, nee. Wie hat denn der Typ reagiert, als ihr ihm das vorgeschlagen habt, dass ihr dazu zweit, beziehungsweise... Ja, wer sagt da schon nein, welcher Mann, also ich meine, das kommt ja ganz viel gerufen, also ich glaube, da sagt keiner so nein. Nee. Wie lange laufen dann solche Geschichten? Also mit ihm, das war so 3-4 Monate. Das ist aber eine reine Sexgeschichte dann, ne? Also ihr habt euch nicht miteinander ineinander verliebt? Muss ich schon unterdrücken. Ah, kann auch passieren, aber ich habe das dann doch im Griff. Kann es denn auch sein, dass ihr dann mehrere Männer euch teilt gleichzeitig? Dass ihr mehrere am Start habt? Also es war so, der hat dann einen Kollegen von sich, also der wohnt in einem Hotel und es war so ein Geschäftskollege wahrscheinlich, der war dann da auch gerade Gast und der hat ihn dann einfach in das Apartment geholt und hat gemeint, wer von uns beiden Lust hätte und der sah also überhaupt nicht gut aus und da habe ich mich einfach geopfert und das bereue ich natürlich auch. Also so weit muss es nicht kommen, aber damit halt die Laune nicht verdorben wird, habe ich es halt einfach gemacht. Das war aber dann nur eine einmalige Sache? Ja, das war einmalig. Wie lange betreibt ihr dieses Männerteilspielchen schon? Ja, das mit dem Mann war jetzt einmal. Ansonsten haben wir es auch für Geld gemacht und zwar gibt es doch diese Zeitschriften Münchner und Prinz, gerade hier in Bayern in München. Und da gibt's ja auch so spezielle Annoncen. Und da habe ich einfach ganz frech angerufen und habe die Männer gefragt, ob sie Lust hätten auf uns beide. Habe uns halt dann so beschrieben und da hat bis jetzt keiner Nein gesagt. Und wie viel nehmt ihr? Also für 3 Stunden 500 Mark. Mit Essen gehen. Also das Essen müssen die Männer dann auch bezahlen? Ja, oder trinken. Aber trinken? Essen nicht nehmen. 3 Stunden 500 Mark? Auf die Hand, ja. Auf die Hand. Und es war einmal so, dass... also ein Mann, es kommt dann vor, dass halt einer doch eher auf sie steht oder einer mehr auf mich. Und gezahlt hat er dann trotzdem, obwohl ich gar nichts gemacht habe, ja. Aber du warst dann dabei? Ich war dabei. Du lagst auch mit im Bett? Und ja, ich habe versucht, mich irgendwie mit einzubringen, aber wenn ich dann merke, er fährt nur auf sie ab, dann lasse ich halt auch. Und ihr beide seid nicht in einer festen Beziehung? Oh, es ist bei mir ganz kompliziert. Also ich sag bitte nicht jetzt nicht, dass du auch schon seit 4 Jahren in festen Händen bist. Ja, wir haben uns erst gerade heute mal wieder getrennt. Es geht schon seit 2 Jahren so, ist ganz kompliziert. Also da ist doch schon eine feste Partnerschaft irgendwie so da und du machst aber parallel dazu deine Aktionen mit der Freundin. Also es ist so, wenn er sich für mich endgültig entscheiden würde, würde ich das sofort unterlassen. Aber es ist eben eine andere Geschichte auf jeden Fall. Vielleicht bin ich auch so veranlagt. Das hat auch in meiner Kindheit angefangen. Ich habe immer, also im Schwimmbad bin ich halt immer den kleinen Jungs an die Hose gegangen oder hab die ausgezogen, ich weiß auch nicht, es war so ganz schlimm. Schon als kleines Mädchen kleine Jungs verführt? Ja, kleine träumen natürlich auch alle kleinen Jungs von, ne? Von kleinen Mädchen verführt zu werden. Also ja, weiß ich nicht, also hat schon ziemlich Schuhe damit. Läuft da auch so eine bisexuelle Schiene mit zu deiner Freundin? Also es ist so, der Mann, der Ältere, der wollte immer, dass wir was machen. Mhm. Und bei mir war es so, ich habe mich einmal in eine Frau verliebt, das war aber wirklich nur rein platonisch. Also bei mir ist es so, ich kann es mir schon vorstellen, aber bis zu einer gewissen Grenze. Also ich kann keine Frau anfassen. Das kann und möchte ich nicht. Mhm. Küssen, okay. Und küssen, ja. Ja, das ist okay. Das habe ich auch mit meiner Freundin dann gemacht. Was ja auch schon sehr, sehr intim ist, ne? Ja, das haben wir dann gemacht und sie hat mich auch angefasst und es war okay. Also ich habe sie halt nicht angefasst. Aber keinen knallharten Sex mit Frauen? Nee, das kann ich nicht, nee. Nicola aus München. Auch ein sündiges Biest aus Bayern. Ja. Die sich die Männer mit ihrer Freundin teilt. Genau. Ich danke für deinen Anruf. Ja. Tschüss. Tschüss. Angela oder Angela, 43. Ja, hallo. Ja, hallo. Angela, ist das richtig? Das ist richtig, ja. Angela, inwiefern bist du ein sündiges Biest? Nun, ich habe die Sendung eingeschaltet, als gerade die Astrid dann war und ihre Sorgen über ihre eventuellen Neigungen zur Nymphomanie äußerte und solche Sachen. Und mir ging das ganz genauso. Über ganz viele Jahre, ganz viele Beziehungen sind dadurch kaputt gegangen. Was du vorhin gesagt hast, von wegen, man kann einen Mann nicht lieben und dann ständig mit anderen ins Bett gehen. Ich denke, man hat mir auch gesagt, dass das eine Form von Sucht ist, genauso wie Alkoholsucht oder ähnliche Sachen. Es war wirklich ganz, ganz furchtbar, wenn man ständig an nichts anderes denken kann, viele andere Sachen gar nicht machen kann, weil man ständig an Sex denkt. So ist es dir ergangen. Wie viele Jahre eigentlich? Oh, ganz viele Jahre. Also ich kann auch die Männer teilweise gar nicht zählen. Teilweise war es wirklich so schlimm, dass ich, wenn ich allein in meiner Wohnung war, gedacht habe, also irgendwie musst du jetzt raus und irgendein Mann, Hauptsache, um das mal ganz drastisch zu sagen, irgendeinen Schwanz jetzt zu haben. Das ist, und das macht einem selber teilweise wirklich Angst. Und in der Zeit hattest du auch keine feste Bindung, keine Beziehung? Doch, auch noch. Doch. Und das lief manche sogar über Jahre. Und das lief alles dann heimlich? Das lief dann heimlich, ja. Weil es auch ganz, ganz furchtbar ist, weil ich auch immer ein ganz schrecklich schlechtes Gewissen habe. Also hatte meine Beziehungen, das waren auch teilweise Beziehungen, wo der Sex auch ganz super gewesen ist. Und trotzdem, sobald ich alleine war und und mal kurze Zeit keinen Sex hatte, dann musste ich mir irgendeinen anderen Mann holen, um Sex zu haben. Jetzt redest du über dieses Phänomen relativ abgeklärt. Daraus schließe ich, dass du das überwunden hast. Wie ist das gekommen? Ja, man hat mir gesagt, dass das wirklich zu behandeln ist wie eine Sucht. Und bei Alkoholikern sagt man ja auch, sie müssen absolut abstinent sein, um von dieser Sucht loszukommen. Ich habe das versucht. Weil ich halt einen Menschen liebe und weil ich nicht mehr jemandem wehtun wollte. Das ist ganz, ganz furchtbar hart. Also es war für mich wirklich so, wie man das so von Alkoholsüchtigen kennt. Man wird fast verrückt. Ja. Hast du es geschafft? Fast. Also letztes Jahr ungefähr vor einem Jahr hatte ich einen Rückfall und habe gemerkt, also sobald ich mich darauf wieder einlasse, läuft die gleiche Schiene wie immer. Seit wie vielen Jahren bemühst du dich jetzt schon? Das ist 5 Jahre. 5 Jahre. Und erst einen Rückfall gehabt? Ja, man muss dazu sagen, also ich bin verheiratet und mein Mann, merkwürdigerweise, es gibt solche Männer, denen liegt nicht so viel an Sex, deswegen wir haben auch in der Zeit fast nie miteinander geschlafen. Also die Beziehung, die ich jetzt habe. Ja. Weiß er von deiner Vergangenheit? Er weiß das, ja. Also da sprichst du ganz offen drüber. Ja, und er hatte auch eine längere Zeit ganz furchtbar Angst, dass, dass das alles wieder, wieder losgeht. Mhm. Und dieses eine Mal vor einem Jahr, das war auch ziemlich schrecklich für mich gewesen, ne? Weil ich auch gemerkt habe, also es ist nicht weg, es ist genau so wieder da. Und sobald ich habe gedacht, also will ich ihm nicht wehtun und es ist trotzdem, und es war sofort wieder, ich habe an nichts anderes mehr denken können. Und aber es ist eben nur einmal passiert. Das ist richtig, aber ich kann, wie gesagt, diese anderen Frauen, es ist wirklich, es hat nichts mit der Liebe zu dem Partner zu tun, man kommt gegen diese Sucht kaum an. Bist du denn jetzt durch eine Therapie, durch einen Therapeuten auf diese Schiene gesetzt worden oder war das deine eigene Entscheidung? Also ich bin durch eine Bekannte, die Therapeutin ist, bin ich drauf gebracht worden und sie sagt, du hast eigentlich genug Willensstärke in dir selber, wenn es notwendig ist, geh zu einer Therapie, aber versuch es auch mal selber und sieh mal, ob du dagegen ankommst. Und es ist wirklich, also auch dieses Mädchen da, ich glaube nicht, dass sie mit ihren 19 Jahren, diese Stella, da jetzt schon etwas tun kann. Ich denke, das schafft man da noch nicht. Man ist noch einfach in der Persönlichkeit nicht ich wünsche dir weiterhin gutes Durchhaltevermögen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, aber es ist wirklich, es hat ja auch die ganze Zeit immer viel Spaß gemacht, ne? Und man tut nur anderen Menschen ganz furchtbar weh. Das ist das Schlimme dabei, ja. Und man hat natürlich auch das Bedürfnis, auch eine feste Beziehung und auch Liebe zu empfinden. Und beides zusammen geht nicht. Ich wünsche dir dennoch alles Gute und viel Erfolg. Danke. Tschüss, Angela. Tschüss. Tschüss. Jetzt habe ich noch Paula, 32, dran. Ja, hi, morgen, Jung. Paula Jones? Nein. Nicht ganz, aber der Tenor ist schon in Ordnung. Jung, ich muss dir ja wirklich leider sagen, du bist furchtbar spießig. Ehrlich? Ja. Ja, bin ich auch ein bisschen. Warum? Ja. Warum? Was ist dir nun aufgefallen heute? Ja, ich habe dein Gespräch mit Astrid gehört und habe gedacht, ja, mein Gott, da sitzen 5 Männer auf der Theke und lassen sich von der Astrid bedienen. Ich meine, was scheiße ist, dass sie keinen Gummi benutzt. Das finde ich einfach völlig Banane. Ja. Aber alles andere, mein Gott, lass die Frau doch leben, wie sie will. Ja, ja. Ja, du hast es aber nicht so bewertet. Das muss ich dir ganz klar so sagen. Du hast es ganz klar negativ beurteilt. Und das finde ich ziemlich schade, weil ich hätte mir einfach ein bisschen mehr Offenheit von dir erhofft. Nein, also das Ding, Moment, wie war es? Bei den ganzen Gesprächen bin ich durcheinander. Astrid hatte keinen Freund, glaube ich, ne? Nein, Astrid hatte keinen Freund. Okay, dann ist es ja wirklich in Ordnung. Eben. Ich hab es nur sehr kritisiert, dass sie das ohne Gummis gemacht hat, ne? Ja. Du redest ja wirklich wie eine Frau, die mit allen Wassern gewaschen ist. Das bin ich auch. Also sowas haut dich gar nicht vom Stuhl mit dem. Das haut mich gar nicht vom Stuhl, weil das habe ich alles gelebt. Auch Gangbang? Gangbang leider noch nicht, aber ich habe deine Sendung gesehen. Und ich muss sagen, das ist eine von meinen Fantasien, die ich aber nicht leben möchte. Ja, warum? Einfach deshalb nicht, weil ich mittlerweile eben schon eine ganze Menge gelebt habe. Wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit, ich weiß, ich schaue auch auf die Uhr. Aber ich kann dir sagen, ich habe also ganz, ganz viel gelebt. Sage mir doch in ein paar Stichworten, das, was für dich das Extremste bisher war, was du gemacht hast. Das Extremste habe ich mit meinem Mann gelebt. Zum Beispiel ein Happening war, in Berlin auf einem Gerüst einfach ein Fisting zu haben, mich danach anpinkeln zu lassen und danach in einem innigen Zungenkuss zu verschmelzen. Morgens um 4. Es war super geil. Dann wundere ich mich, dass du etwas gegen Gangbang hast. Ich habe nichts gegen Bangbang. Das muss ich machen. Ich habe nur einfach keine Gelegenheit gehabt. Ach so. Und da mein Mann und ich, glaube ich, auch ziemlich eifersüchtig sind, wenn es nämlich an den Moment danach geht, es geht nämlich um Liebe und das ist nämlich das Fatale und das will ich einfach Astrid mit auf den Weg schicken. Und das würdest du dann nicht spießig nennen? Nein. Ah ja. Würde ich wirklich nicht. Ich glaube, ich bin auch nur spießig in Bezug, wenn es um treue Geschichten geht. Sonst ist es mir also auch relativ wurscht. Ja, also, lass ihn machen und sag ihr noch ein Stück weit, sie soll den Gummi benutzen. Ja, das unbedingt. Paula, ich danke für deinen Anruf, alles Gute. Viel Spaß mit deinem Mann. Tschüss, mach ich. Okay, bis dann, tschüss. In der Technik Hans-Jürgen Wilde. Wir sind morgen wieder da mit einer offenen Show. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Wünsche euch eine schöne Nacht und lasst mal alles nachwirken.